Für mein Kind. Aus Helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Für mein Kind. Wenn du kommst in die fremde große Welt, mein Kind, und das Heimweh dich überfällt wie ein Meer, dann denke daran, wie sehr ich dich geliebet habe und liebe, liebe, wie ich dich liebe. Ich habe die Heimat in dich hineingeliebt, und wie du einst, du Herz von meinem Herzen, in mir, Heimat, ruhtest, so bleibe in Gott. Hab dich zur Heimat geboren, mein Kind, du Pfand der Heimat, bleib unverloren, bleibe in Gott. Wenn ich in der Heimat ruhe, will ich dich erwarten und empfangen, mein Kind im Herzen, mein Herzenskind, in Gott. Ende von Für mein Kind.